Добрый вечер. Guten Abend. Дорогие, у нас сегодня Страстная пятница. Meine Lieben, wir haben heute ja den Karfreitag. Как уже много раз сегодня повторялось. Wie schon heute mehrmals erwähnt wurde. Это не просто название такое, Страстная пятница. Das ist nicht nur einfach so eine Benennung, Karfreitag. Это день, когда Иисус страдал за наши грехи. Das ist ein Tag, an dem Jesus für unsere Sünden gelitten hat. Мы сегодня не на похоронах. Wir sind heute nicht auf einer Begräbnisfeier. Я просто хочу четко обозначить это. Ich möchte das einfach nur klar und deutlich noch sagen. Этот день, когда Иисус боролся с адом. Das ist ein Tag gewesen, wo Jesus mit der Hölle gekämpft hat. Когда Иисус боролся за наши души. Wo Jesus für unsere Seelen gekämpft hat. Поэтому мы почитаем этот день. Deswegen ehren wir diesen Tag. И, знаете, у нас сейчас серия идет. Und wie ihr wisst, haben wir eine Predigtserie. Also, серия проповедей называется «Безгранично» или «Безграничный». Die heißt «Grenzenlos». Знаете, вот сегодня мы, и в воскресенье мы будем говорить о безграничной Божьей любви. Und heute und am Sonntag werden wir über die grenzenlose Liebe Gottes sprechen. Я пыталась, вот, когда готовилась к проповеди, я пыталась понять, вот, вот что вообще произошло на кресте? Wo ich mich zur Predigt vorbereitet habe, habe ich versucht zu begreifen, was überhaupt am Kreuz geschehen war. Знаете, я уже больше 30 лет христианка. Wisst ihr, über 30 Jahre bin ich schon Christin. Я уже столько проповедей слышала. Ich habe bereits schon so viele Predigten gehört. Я уже много раз прочитала Библию. Ich habe schon viele Male Bibel gelesen. Знаете, и я размышляла и понимаю, что мои мозги просто не могут это все вместить. Und ich habe so nachgedacht und habe verstanden, dass mein Verstand, mein Gehirn das Ganze nicht erfassen kann. Что Божья любовь настолько велика, что наши мозги просто не могут это вместить. Dass die Liebe Gottes so riesengroß ist, dass unser Gehirn das nicht einmal fassen kann. Давайте мы воздадим ему большую славу. Lass uns ihm eine riesengroße Ehre geben. Спасибо, Господь. Danke, Herr. За твой крест, für dein Kreuz, за твою любовь, und für deine Liebe. Моя проповедь называется. Meine Predigt heißt heute. Крест Иисуса, вход свободен. Durch das Kreuz Jesu ist der Eintritt frei. Я хочу начать с Исаия 53 глава с 1 по 7 стих будем читать. Ich möchte jetzt beginnen mit Jesaja 53 und wir fangen an jetzt mit dem Vers 1 bis 7. Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Gott ließ einen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus dem trockenen Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte kaum seinen Blick ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Dabei war es seine Krankheit, unsere Krankheit, dass auf sich nahm. Erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil es verdient hatte. Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Wir alle irrten umher, wie die Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца введен он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm kaum eine Klage. Иисус, Иса, Jesus, Jesus, Jesus, Иешуа. Jesus hat verschiedene Namen. Много-много, на всех языках призывает. Der hat viele, viele Namen und viele Menschen rufen in den verschiedenen Sprachen an. На всех языках призывает его имя. Auf vielen Sprachen wird sein Name gerufen. Его именем исцеляются болезни. Durch seinen Namen werden die Krankheiten geheilt. Его именем воскресают мертвые. Durch seinen Namen werden die Toten auferstehen. Перед его именем трепещет весь ад. Vor seinem Namen zittert die ganze Hölle. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Und es gibt keinen anderen Namen, durch den uns gegeben ist, errettet zu werden. Amen. Nur durch den Namen von Jesus Christus. Nur durch den Namen von Jesus Christus. Amen. Versucht einmal, über Jesus in dem Kreis von euren Freunden zu reden. Ich denke, jeder von uns hat diese Erfahrungen schon gemacht. So viele Menschen es gibt, so viele Meinungen gibt es auch. Der Name Jesus lässt keinen gleichgültig zurück. Вы знаете, вот мы живем в такое интересное время. Видите, wir leben zu so einer interessanten Zeit. Когда сбываются многие пророчества. Wo viele prophetische Voraussagungen erfüllen. И так много чего происходит в наше время. Und vieles geschieht in unserer Zeit. И его называют время технического прогресса, нанотехнологий. Unsere Zeit wird genannt als fortschrittlich Zeit der Fortschritt und der Nanotechnologie. Вы знаете, нас окружает вот эти вот чудеса. Also wisst ihr, uns umgeben solche sogenannten Wunder. Gadgets, Internet, Television. Handys, Internet, TV. Да, вот эти сверхзвуковые самолеты летают. Ну, много, diese, много diese Hochgeschwindigkeits Flugzeuge, die jetzt im Himmel rumkreisen. То есть, вот эти чудеса вокруг also нас, diese Wunder um uns herum. Они нас как бы уже не удивляют. Die wundern uns jetzt irgendwie nicht mehr. Потому что мы знаем откуда это все происходит, мы знаем. Denn wir wissen, woher das alles kommt und wie das Ganze so ist. Объяснение всему этому. Dafür gibt es immer eine Erklärung. Поэтому как бы кажется, что вот сверхъестественным и Богу как будто бы уже нет места в нашей жизни. Deswegen kommt das so vor, als ob dem Übernatürlichen und Gott kein Platz mehr in unserem Leben da ist. Mhm. И вот знаете, Иисус. Und wisst ihr, Jesus? Это, как люди говорят, это историческая личность. Die Menschen sagen, das ist eine historische Persönlichkeit. Но он не просто историческая личность. Aber es ist nicht nur einfach eine historische Persönlichkeit. Он Божий Сын. Er ist Gottes Sohn. И он совершил что-то такое, что перевернуло всю мировую историю. Und er hat etwas vollbracht, was die ganze Weltgeschichte umgekrempelt hat. Не только этот физический мир, но и духовный мир. Und nicht nur diese physische Welt, sondern auch die geistliche Welt. Все перевернулось. Er hat alles umgekrempelt. Иисус, и не вычеркнешь из истории. Und Jesus kann man nicht aus der Geschichte einfach so rausstreichen. Und и ему придумали такой новый имидж. Wisst ihr, man hat ihm so ein Image ausgedacht. Такой учитель нравственности. So ungefähr Morallehrer. Да, может быть, великий. Ja, vielleicht ein großer. Или даже величайший учитель Oder sogar der größte Morallehrer, den es gab. И Иисуса поставили на одну планку с Буддой, Платоном, Аристотелем. Und Jesus hat man auf eine Ebene gestellt mit Buddha, mit Aristoteles und so weiter. Ну, знаете, никто из этих учителей нравственности не умер за грехи людей. Aber wisst ihr, keiner von diesen Morallehrer starb für unsere Sünden. Если бы даже они, кто-то из них и умер. Wenn sogar jemand von ihnen gestorben war. Тогда бы это было все напрасно. Also, wenn jemand gestorben wäre von denen, dann wäre das alles umsonst. Потому что нужна была кровь невинного агнца. Weil es wurde das Blut Jesu, das unschuldig war, war notwendig. Не просто чья-то кровь. Nicht nur einfach ein Blut von irgendjemand, но невинного агнца. Sondern von einem unschuldigen Lamm. Поэтому Иисус. Deswegen Jesus. Он не просто, он не является учителем морали. Der ist nicht ein Morallehrer. Он спаситель мира. Sondern er ist der Retter der Welt. Единственный спаситель. Der ist der einzige Retter der Welt. Amen. Вы знаете, когда биографы описывают жизнь величайшего человека, какого-то выдающегося человека. Weißt ihr, wenn die Biografen versuchen, ein Leben von den Größten unserer Zeit zu beschreiben, они рассказывают о фактах из его жизни. Sie erzählen über die Tatsachen aus seinem Leben. Что он такого замечательного сделал. Was er so Wunderbares geschaffen hat. И потом очень коротко, вот совсем мимолетно о его смерти. Und dann ganz kurz, also so nur plus so vorbeigestreift über seinen Tod. Это потому что они видят суть в жизни человека. Weil sie sehen den Sinn oder den das Wesen im Leben eines Menschen. Не в его смерти. Und nicht in seinem Tod. Но Иисуса не так. Aber bei Jesus ist es anders. Он всю жизнь готовился к своей смерти. Er hat sein Leben lang sich vorbereitet auf das auf den Tod. Вы знаете, его смерть. Wisst ihr seinen Tod? Она была кульминацией его жизни. Das war die Kulmination von seinem Leben. Чтобы понять жизнь Иисуса. Aber um das Leben von Jesus zu begreifen, чтобы Иисуса самого понять, um Jesus selbst zu verstehen, тебе нужно понять значение креста. Musst du erst einmal begreifen, was das Kreuz bedeutet. Сегодня мы будем об этом говорить. Und davon werden wir heute reden. Знаете, Иисус, он знал, для чего он был рожден на земле. Jesus wusste, wozu er auf die Erde kam und geboren wurde. Он знал, что ему делать. Er wusste, was er tun musste. Он знал также, сколько времени ему определено. Er hat ganz genau gewusst, wie viel Zeit ihm gegeben worden. И он готовил своих учеников к своей смерти. Und er hat seine Jünger vorbereitet auf seinen Tod. И он не раз им говорил, что он будет предан и он будет распят. Und er hat vielmals ihnen erzählt, dass er verraten wird, dass er gekreuzigt wird. Sie haben das nicht verstanden. Aber Jesus wusste es. Und er hat sich auf seinen Tod vorbereitet. Распятие во времена римлян, оно не было редкостью. Wisst ihr, die Kreuzigung in der römischen Zeit war keine Seltenheit. Сегодня такой казни не существует. Heute gibt es so eine Hinrichtung nicht. Но тогда все знали о распятии. Aber damals wusste jeder, was Kreuzigung bedeutet. Даже дети знали. Sogar Kinder wussten davon. И все боялись этого. Und alle hatten wahnsinnige Angst davor. Потому что это была самая мучительная, самая позорная смерть. Denn das war die schändlichste und die schrecklichste, das schrecklichste Tod, das es gab. Also das Quälende, das, was halt so viele Qualen hatte. Weißt du, heute tragen wir Kreuze am Hals. Wir sehen in den Gemeinden, in den Krankenhäusern die Kreuze. Накалывает на свое тело крест. Jemand tätowiert sich ein Kreuz auf seinen Körper. Показать, что я христианин. Um zu zeigen, ich bin ein Christ. Ну, знаете, если не будет креста в сердце. Aber wisst ihr, wenn das Kreuz nicht im Herzen sein тогда wird. Это просто религия. Dann ist es einfach nur Religion. Которая не спасает. Die nicht retten kann. И вы знаете, в те времена крест означал не то же самое, что сегодня для нас. Wisst ihr, zur damaligen Zeit bedeutete das Kreuz nicht dasselbe wie heute zu unserer Zeit. Настоящее значение креста – это орудие убийства. Die echte Bedeutung vom Kreuz war Mord. Чтобы понять значение креста. Und um die Bedeutung vom Kreuz zu verstehen. Мы сегодня представим себе, как это выглядело. Wollen wir uns mal vorstellen, wie es so ausgesehen hat. Распятие у римлян примерно происходило так. Also die Kreuzigung passierte ungefähr so bei den Römern. Когда был объявлен приговор, das Urteil gesprochen wurde, пленника отдавали солдатам. Man hat den Häftling den Soldaten übergeben. Вы знаете, для них это было будничным делом. Wisst ihr, für die war das eine Alltagssache. Они, это была просто работа их такая. Das war einfach ihr Job. И сначала они пленника раздевали, потом бичевали. Zuerst haben sie den Häftling ausgezogen, dann haben sie ihn ausgegeißelt. Вы знаете, обычно при казни присутствовало большое количество людей. Und normalerweise war bei dieser Hinrichtung sehr viele Menschen die waren viel, also viele Menschen waren da. Для многих это было единственным развлечением в жизни. Für manche war das die einzige Vergnügung in ihrem Leben. Странно такое развлечение, да? Ein bisschen seltsam, aber. И вот Ирод, он царь Ирод, он слышал об Иисусе как о чудотворце. Und der Herodes hat über Jesus gehört, als wäre ein Wundermacher. И поэтому хотел шоу от Иисуса. Deswegen wollte er eine Show von Jesus когда haben. Когда он не получил эту шоу, он отправляет его к Пилату. Und als er diese Show nicht bekommen hat, hat er den zu Pilatus geschickt. Пилат вообще уже ему вообще было все до лампочки. Und Pilatus war absolut alles egal. Ему было наплевать, кого и как там убивают, лишь бы только не было бунта. Им war vollkommen egal, wer wo getötet wird. Hauptsache, es gibt keinen Aufstand. И вот народ орет, распни его. Und jetzt schreit das Volk, ihr sollt ihn kreuzigen. Фарисеи торжествуют. Die Pharisäer triumphieren. Последователи Иисуса плачут. Die Nachfolger von Jesus weinen. Ученики сбежали. Die Jünger sind abgehauen. А воины издеваются над Иисусом. Und die Soldaten quälen Jesus. Они хотят развлечения и крови. Sie wollen Blut sehen und sie wollen sich vergnügen daran. И кто-то из них взял ветки терновника. Und jemand von ihnen hat so einen Dornenzweig genommen. с такими большими колючими шипами. Mit solchen großen Dornen. Можете посмотреть здесь на картинке. Das könnt ihr hier auf dem Bild ganz gut sehen. Кто-то сделал этот, из него, из этого, из этих веток венок. Und jemand hat einen Kranz daraus gebaut. И возложил на голову Иисуса. Und hat das auf Kopf von Jesus draufgelegt. Они били его палкой по голове. Sie haben mit einem Stock auf seinen Kopf geschlagen. И говорили: «Радуйся, царь иудейский». Und haben gesagt: «Freu dich, du König von Juden». Когда шипы вонзались в кожу Иисуса. Und als die Dornen in die Haut von Jesus reindrangen. Текла кровь. Floss das Blut runter. Und кровь она пьяняет. Weil das Blut das berauscht. И воины начали унижать Иисуса. Und dann haben die Soldaten angefangen zu erniedrigen. Знаете, у меня дома в Москве еще нам кто-то подарил венец из терновника. Wo ich noch in Moskau gelebt hat, hat uns jemand so einen Dornenkranz geschenkt gehabt. Он висел у нас там на шкафу. Das hang bei uns über den Schrank. И колючки были вот где-то 5 сантиметров длиной. Also die Dornen waren ungefähr 5 cm lang. Они были как гвозди. Die waren wie die Nägel. И я как-то пытался одеть себе на голову. Und ich habe mal versucht, das auf meinen Kopf anzuziehen. Я очень быстро отказался от этого. Ich habe die Idee ganz schnell gelassen. Потому что никто меня не бил, не нажимал, но уже появились ранки. Denn keiner hat mich geschlagen oder das mir reingedrückt, aber schon waren dort so kleine Wunden entstanden. Это было ужасно. Das war schrecklich. И вот солдаты издевались над Иисусом. Und so haben die Soldaten Jesus misshandelt. Они стали играть с ним в отгадалки. Скажи, кто ударил тебя? Die haben angefangen mit ihm so ein Ratespiel zu treiben, so ungefähr. Rate mal, wer hat dich geschlagen? Но если бы они только знали, кто стоит перед ним. Wenn sie gewusst hätten, wer vor ihnen steht. И что он сейчас как раз в этот момент делает для них? Und was er genau in diesem Moment für sie macht. Знаете, исследователи Писания считают, что вот эти вот колючки от терновника. Die Forscher der Schrift, die meinen, dass diese Dornen Они означают не грех, а последствия от греха. Sie bedeuten nicht die Sünde an sich, sondern die Folgen einer Sünde. Вот в Эдемском саду, когда Адам с Евой согрешили. In Edem Garten, als Adam und Eva gesündigt haben, то Бог проклял землю за них. Hat Gott die Erde wegen ihnen verflucht. Мы читаем Бытие 3 глава 17-18 стих. Wir lesen das aus 1. Mose 3, die Verse 17, 2, 17 Проклята земля за тебя, терни и волсцы произрастит она тебе. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang willst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Знаете, у кого есть сад, тот знает, да? Wisst ihr, wer von euch Garten hat, der kennt das? Ты можешь до бесконечности бороться с сорняками, но ты их не уничтожишь. Du kannst so viel wie du möchtest gegen Unkraut kämpfen, aber du wirst sie niemals ausrotten können, ganz. Так вот, Христос, он взял не только наши грехи на себя. Und Christus hat nicht nur einfach unsere Sünden auf sich genommen. Он также взял все последствия наших грехов. Sondern der hat auch alle Folgen der Sünde auf sich genommen. Вот солдаты издевались над Иисусом, плевали на него. Und so haben die Soldaten, wo sie ihn bespuckt haben und misshandelt haben, их сердца грубели. Sind ihre Herzen verhärtet. Вы знаете, никто не заставлял их плевать на Иисуса. Wisst ihr, niemand hat sie gezwungen, Jesus anzuspucken. Никто не заставлял их смеяться или издеваться над раненым человеком. Keine hat sie dazu gezwungen, ihn zu quälen oder ihn zu beschimpfen. Да, они должны были бичевать его, должны были распять его. Ja, sie mussten ihn geißeln und auspeitschen, sie mussten ihn kreuzigen. Но никто не заставлял издеваться над ним. Aber keiner hat sie dazu gezwungen, sich so über ihn lustig zu machen. Знаете, und zu misshandeln. Тогда, когда хотят унизить. Wisst ihr, man spuckt erst dann jemanden an, wenn man jemanden erniedrigen möchte. И они сами говорили, что ты царь иудейский. Die selbst haben auch gesagt zu ihm, du bist doch der König von Juden. То есть они унижали царя. Das heißt, sie haben einen König erniedrigt. Sie haben einen König misshandelt. Dann hat man den Gefangenen an einem zu einem Pfosten an praktisch beim Rathausplatz, oder? Am Rathausplatz hat man ihn angebunden, hat man ihn ausgepeitscht. Знаете, что такое плеть? Wisst ihr, was eine Peitsche ist? Это не просто такая плёточка вот. Das ist nicht nur einfach so eine harmlose Peitsche. Лошадей там, wo man so die Pferde mal antreibt. Плеть плеть, которую разбивали Иисуса, sondern die Peitsche, wo man Jesus ausgepeitscht hat, ist такая рукоятка, die hat so ausgesehen als aus einem Griff. И к ней были прикреплены несколько ремней, und zu ihr waren mehrere Gürtel angebunden, в которые были вплетены кусочки, острые кусочки костей или свинца, in das bestimmte so metallische Gegenstände reingebunden war. И когда когда плетью хлестали человека, то то не просто кожа повреждалась, он куски мяса просто вырывал. Und wenn man den Menschen damit ausgepeitscht hat, dann hat man praktisch Stückchen vom Fleisch sogar rausgerissen. Знаете, во время съемок фильма «Страсти Христовы», als man Passion Christi, das ist der Film über Christus, gedreht hat. Я думаю, что мы все смотрели этот фильм. Ich denke, jeder von uns hat mal diesen Film angesehen. Вот актер Джеймс Кейзвелл, который играл Und der Schauspieler, Христа, der James, der Christus gespielt hat, он рассказал, что случайно, der hat erzählt, dass zufällig, вот во время сцены избиения, während der Dreharbeiten, wo man ihn ausgegeißelt hat, ему попали плетью по спине. Hat man ihn getroffen praktisch am Rücken mit dieser говорит, Peitsche. Удар был такой мощный. Er hat gesagt, der Schlag war so dermaßen mächtig und stark, рассеклось плечо, всё спина, dass die Schulter und ein Teil vom Rücken praktisch gerissen war. То есть это было не запланировано. Das war nicht geplant. Он говорит, это было так ужасно, что он почти потерял сознание. Und er hat gesagt, das war so wahnsinnig schlimm, dass er fast Bewusstsein verloren hat. И до сих пор на его спине остался шрам. Und bis heute ist eine Narbe dort geblieben. И он сказал, что удар был такой сильный, что я почти увидел Бога. Und er hat gesagt, der Schlag war so stark, dass ich fast Gott gesehen habe. То есть, ну, он говорит, я почти умер от болевого шока. Er hat gesagt, er ist fast von diesen Schmerzen gestorben. От одного удара. Nur von einem Schlag. Он говорит, я и увидел его. Und er hat gesagt, ich habe ihn gesehen. Потому что я понял, что пришлось претерпеть Христу. Weil ich begriffen hat, was Jesus alles ertragen musste. И он говорит, в момент избиения я думал о всех моих грехах. Und er sagte, in der Zeit, wo er ausgepeitscht wurde, hat er über alle seine Sünden nachgedacht. И он рассказывал, что во время съемок, und er erzählte, dass während der Dreharbeiten, ему постоянно приходилось испытывать боль. Musste er ständig Schmerzen erleiden oder fühlen. Его били по лицу. Man hat ihn am Gesicht geschlagen. Болели плечи. Dann hat sein Körper ihm wehgetan. Он говорит, в один момент я просто не выдержал и закричал. Und er sagte, von einem Moment auf den anderen hat er nicht mehr aushalten können und schrie laut. Боже, да что здесь происходит? Und dann sagt er, Gott, was passiert jetzt hier genau? Я всего лишь актер. Ich bin doch nur ein Schauspieler. А что тебе пришлось здесь испытать? Aber was musstest du hier tatsächlich alles ertragen? Он говорит, как-то так получилось. Und er sagte, das ist irgendwie passiert. Что вот на протяжении всего фильма ему приходилось претерпевать вот эти страдания Христа. Dass er während der ganzen Dreharbeiten des Films diese Schmerzen, dieses Leid von Jesus Christus ertragen musste. Всего лишь малую часть. Nur einen kleinen Teil davon. И то почти умер от этого. Und ist doch fast gestorben davon. Ему потребовалось потом операция на сердце. Er hat dann später eine Herzoperation gebraucht. И актер говорит, я постоянно чувствовал, что Иисус со мной рядом. Aber der Schauspieler hat gesagt, ich fühlte, dass Jesus immer bei mir ist. Я чувствовал, что он поддерживает меня. Ich habe gefühlt, dass er mich unterstützt. И он говорит, я не мог не молиться. Und er sagte, ich konnte nicht beten. Я весь фильм, когда снимали, я постоянно молился. Sagte, solange der Film gedreht wurde, habe ich andauernd nur gebetet. Он говорит, я повстречался там с ним. Und er sagte, dort habe ich ihn getroffen. И он дал мне откровение. Und er hat mir eine Offenbarung geschenkt. И я понял, что Христа можно увидеть только через молитву. Und ich habe begriffen, dass man Christus nur durch ein Gebet sehen kann. Он говорит, я понял, что моя задача сыграть именно страдания, а не триумф. Und ich habe begriffen, dass meine Aufgabe ist, diese Leiden zu spielen und nicht den Triumph. Потому что многие хотят воскреснуть. Denn viele wollen auferstehen. Многие хотят славы. Viele wollen die Herrlichkeit Gottes. Но никто не хочет страдать. Aber keiner möchte leiden. Er sagte, ich habe begriffen, dass wir alle zusammen sind mitbeteiligt an der Kreuzigung von Jesus. Und wenn du Kreuz Jesu in dein Herz aufnimmst, dann wird deine Seele wieder lebendig für das ewige Leben. Только когда ты принимаешь крест Иисуса в свое сердце. Nur erst dann, wenn du das Kreuz Jesu in dein Herz empfängst, nimmst oder aufnimmst. Знаете, после моего покаяния, weißt du, nach meiner Bekehrung, вот крест – это самое первое видение, которое мне Бог показал. Das Kreuz war das erste Bild, was Gott mir gezeigt hat. Я испытала шок от своей греховности. Ich war schockiert. Ich habe das erlebt und war, ich habe gesehen, wie sündig ich war. Хотя мне было 16 лет, я еще ничего такого не успела страшного совершить. Obwohl ich erst 16 war, ich habe noch nicht geschafft, so viel Schreckliches anzustellen. Но я поняла, что я греховная. Aber ich habe begriffen, dass ich sündig bin. Иисус, он как будто сказал мне. Und Jesus hat irgendwie so gesagt zu mir. Прими, возьми мой крест в свое сердце. Nimm oder empfange mal mein Kreuz in dein Herz hinein. И пронеси его через всю жизнь. Und trag es dein Leben lang. Смотри всегда на мой крест. Schau immer auf mein Kreuz. Потому что именно там я буду давать тебе силу, буду давать утешение. Denn genau dort werde ich dir die Kraft geben und mein Trost. Знаете, многие христиане, они приходят ко кресту. Wisst ihr, viele Christen kommen zum Kreuz. Они переживают Иисуса. Sie erleben Jesus. Но потом вот в жизни как-то происходит, они забывают его. Und dann passieren irgendwelche Dinge und sie vergessen in ihrem Leben wieder Christus. И крест, он как бы, знаете, вот отходит, куда-то в шкаф его ставят. Und das Kreuz rückt so auf den Hintergrund, der wird irgendwie so in den Schrank reingestellt. И как бы люди уже видят вот только преимущества жизни с Иисусом. Und Menschen wollen nur die Vorteile aus dem Leben mit Jesus sehen. Но забывают, какой ценой это было приобретено. Aber vergessen durch mit welchem Preis das Ganze geschehen war. И вот после избиения, also nach der Misshandlung, спина Иисуса была разорвана в клочья, war der Rücken von dem Jesus total zerfleischt. И воины взвалили на спину Иисуса бревно от креста. Und die Soldaten haben das Kreuz auf das Leben auf den Rücken von Jesus gelegt. Его повели к месту казни. Man hat ihn zu dem Hinrichtungsplatz geführt. Это было недалеко от города. Das war in der Nähe von der Stadt. Как раз там, где сваливали мусор. Genau dort, wo der Müll abgeladen wurde. На этом лобном месте распинали преступников. Auf diesem Platz, der Schädelplatz geheißen hat, hat man die Verbrecher gekreuzigt. Но Иисус был слишком ослаблен. Aber Jesus war viel zu schwach. И он не мог нести свой крест. Und er konnte sein Kreuz nicht tragen. Поэтому ему Симон Киренейский помог это сделать. Deswegen hat Simon aus Kyrenäa ihm geholfen, das zu tragen. Знаете, мы слишком часто замечаем недостатки друг друга. Wisst ihr, oftmals bemerken wir eher die Mängel am anderen. Это нас так раздражает. Und das nervt uns einfach. Но мы забываем, что у каждого из нас тоже есть недостатки. Aber wir vergessen, dass jeder von uns auch diesen Mängel hat. И вот пытались ли мы быть настолько честными? Haben wir mal versucht, so ehrlich zu sein und aufrichtig, чтобы увидеть вот свои грехи, свои недостатки, seine schlechten Seiten, schlechte Seiten, seine Sünden zu sehen. Вы знаете, написано, что перед Богом пишется памятная книга. Es steht ja geschrieben, dass vor Gott ein Gedenkbuch geschrieben wird. И все тайное однажды может стать явным. Und alles, was verborgen war, wird mal offenbar werden. Если не будет покрыто кровью Иисуса в раскаянии. Wenn es durch die Buße, durch das Blut Jesu nicht bedeckt wird. Вы знаете, как этот Симон помог Иисусу нести свой крест. Wisst ihr, wie dieser Simon, der Jesus geholfen hat, das Kreuz zu tragen. Также нам нужно сносить недостатки и бремена друг друга. Deswegen sollten wir auch die schlechten Seiten oder Defizite von anderen Menschen tragen. Покрывать недостатки, слабости друг друга. Und die Schwächen voneinander zu decken. И вы знаете, дело даже не в том, что мы типа не можем делать добро. Und wisst ihr, die Sache ist, dass wir eigentlich das machen können. Мы можем делать добро. Wir können das Gute machen. Мы можем делать добро. Wir können das Gute machen. Но проблема в том, aber das Problem liegt darin, что мы не можем удержаться, чтобы не делать зло. Dass wir uns nicht zurückhalten können, das Böse zu tun. Кто-нибудь понимает меня, о чем я говорю? Versteht mich jemand, wovon ich spreche? Понимаете? Окей, спасибо. Okay, danke. Вы знаете, это Мы полностью, полностью испорчены грехом. Wisst ihr, wir sind durch und durch sündig. Хотя мы сотворены по образу подобию Божьему. Obwohl wir nach Ebenbild von Gott geschaffen sind. Но у нас испорченная натура. Aber wir haben eine verdorbene Natur. Греховная натура. Wir haben eine sündige Natur. Поэтому нам нужен был Иисус. Deswegen haben wir Jesus gebraucht. Его жертва на кресте за наши грехи. Sein Opfer für unsere Sünden am Kreuz. Потому что без его крови оправдаться перед Богом нам было бы нечем. Denn ohne sein Blut konnten wir uns vor Gott mit nichts rechtfertigen. In Jesaja 17,9 lesen wir, es gibt keinen, der gerecht ist unter uns. Alle haben gesündigt und sind der Herrlichkeit Gottes entzogen worden. Jemand kann sich beleidigen auf diese Worte. Ich bin doch nicht so schlecht. Aber wenn du dich mit Jesus anfängst zu vergleichen, dann wirst du sehen, dass du bei weitem nicht so ein guter Mensch bist. Denn die richtigen Standards sind bei Gott. Поэтому смотреть надо на него. Deswegen müssen wir auf ihn auch gucken. Если будешь смотреть на людей, то ты обманешься. Wenn du auf die Menschen schaust, dann wirst du enttäuscht werden. Что ты можешь знать о сердце другого человека? Was kannst du denn über das Herz vom anderen Menschen wissen? В Иеремии 17:9 мы читаем. Иеремия 17:9 lesen wir. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann das ergründen? Знаете, не так давно в Нью-Йорке произошел теракт. Nicht vor langer Zeit ist in New York ein Terrorakt passiert. И вот человек, который совершил теракт, und dieser Mensch, der das vollbracht hat, он совершенно не был похож на убийцу. Der hat einem Verbrecher gar nicht ähnlich ausgesehen. Да, все его знакомые, родственники, друзья говорили, что он был тихий, такой дружелюбный человек. Alle seine Bekannten, seine Freunde, seine Familie haben gesagt, das war ein ruhiger, ein friedvoller Mann. Der hat immer gelächelt. Die waren schockiert, als sie erfahren haben, was er da gemacht hat. Поэтому оценивать себя нужно по Божьим стандартам. Deswegen sollte man sich einschätzen durch die Standards Gottes. Как это сделать? Wie kann man das machen? Как это сделать? Wie kann man das machen? Да почаще смотреть в зеркало Божьего слова. Schau mal öfters mal in den Spiegel von Gottes Wort an. Все гениально просто. Alles ist genial einfach. Okay. Okay. И вот руки Иисуса были растянуты на бревне. Und so sind die Arme von Jesus waren gestreckt auf dem Kreuz. Но что ощущало сердце Иисуса? Was hat ein Herz von Jesus gespürt? In diese Zeit. Когда вот эти гвозди, они разрывали его плоть. Als diese Nägel sein Fleisch zerrissen. Когда его руки и ноги прибивали ко кресту. Als man seine Arme und seine Beine an das Kreuz genagelt hat. Что ощущало сердце Иисуса? Was hat denn Herz von Jesus gespürt? Я думаю, ни один фильм не может этого передать. Ich denke, keiner der Filme kann das so rüberbringen. Вот эти руки. Diese Hände. Они творили этот мир. Die haben diese Erde geschaffen, diese Welt. Они утешали отверженных. Die haben die Menschen getröstet, die abgelehnt они waren. Воскрешали мертвых. Die haben die Tote zum Leben auferweckt. Они исцеляли больных. Die haben die Kranke geheilt. Они кормили голодных, может быть, вот этих вот из этой толпы. Die haben diese Hungrigen gefüttert, genau Nahrung gegeben, vielleicht genau die, die in dieser Menge standen. Божьи руки, они хотели обнять весь мир. Diese Gottes Hände wollten die ganze Welt umarmen. Бог отдал своего Сына, чтобы дать нам шанс быть в вечности с Ним. Gott hat seinen Sohn hingegeben, damit wir eine Chance haben, in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Можем ли мы осознать это? Können wir das denn begreifen? Как велика была жертва. Wie groß Opfer Gottes war. Была со стороны Иисуса, но также его Отца. Also von Jesus und von der Seite Gottes. Со стороны его Отца. Von der Seite Gottes. Отец отдал своего сына. Denn Vater hat seinen Sohn hingegeben. Чтобы в вечности мы могли быть с ним. Damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. И вот Пилат повесил над головой und der Pilatus, Иисуса табличку hat, с специальным названием его вины. Und Pilatus hat an das Kreuz über den Kopf von Jesus eine Tafel hingehängt über den offiziellen Namen von demjenigen, der drauf hängt. Иисус из Назарета, царь иудейский. Jesus Nazarener, еще раз. царь иудейский. Das ist der König der Juden. И все, кто проходили мимо, знали, что здесь распинают царя. Und jeder, der vorbeiging, wusste, dass hier ein König gekreuzigt wurde. Почему же Иисус все это терпел? Wieso hat denn Jesus das Ganze ausgehalten? Когда у него была эта власть все это прекратить? Wo er die Macht hatte, das Ganze von jetzt auf gleich das Ganze aufhören zu lassen. Вот представь себе, что ты сильно страдаешь. Stell dir vor, du leidest so stark. У тебя есть власть. Вот только пальцем пошевели, и вот сразу все прекратится. Und du hast die Macht, nur mit einem Finger zu schnippen und alles hört auf. Знаете, я думаю, что он смотрел на нас с вами. Wisst ihr, ich denke, dass er auf uns mit euch geschaut hat. Через века. Durch die Jahrhunderte. Он понимал, hat er begriffen, что вот эта позорная смерть, dass dieses schändliche Tod, вот эта ужасная смерть, dieses schreckliche Tod, это как раз была причина того, для чего он пришел на нашу землю. Genau das war der Grund, warum er auf unsere Erde kam. И именно он спасал наши души. Genau dadurch hat er unsere Seelen gerettet. Он спасал нас от этого вечного отделения от Бога. Er rettete von dieser ewigen Trennung von Gott. От этого вечного проклятия. Von dieser ewigen Verdammnis. В своих страданиях он спасал наши души. Durch seine Leiden rettete er unsere Seelen. Это придавало ему силы. Und das hat ihm Kraft gegeben. Вы знаете, есть такой интересный момент. Es gibt einen sehr interessanten Moment. Очень коротко в Писании об этом написано. Es ist nur kurz in der Schrift erwähnt. Но имеет огромное значение. Aber hat eine Riesenbedeutung. Написано, что когда Иисус умер, завеса в храме разодралась пополам. Es steht geschrieben, dass wo Jesus starb, zerriss dieser Vorhang im Tempel. Эта завеса, она отделяла святилище от остальной части храма. Dieser Vorhang hat das Allerheiligste von dem Rest getrennt. Никто не мог зайти за завесу. Keiner konnte hinter den Vorhang kommen. Кроме первосвященника. Außer dem, wie heißt der Hohepriester. И только раз в год. Und nur einmal im Jahr. Никто. Keiner. Сделать это означало смерть. Das zu tun bedeutete der Tod. И вот эта завеса в храме ясно говорила. Und dieser Vorhang hat ganz genau ausgesagt im Tempel. Вот до этого места можно. Bis zu dieser Stelle kannst du gehen. А дальше нельзя. Weiter geht's nicht. Дальше смерть. Da weiter ist verboten, weiter ist der Tod. И вот завеса в храме разодралась. Und dieser Vorhang im Tempel ist auseinandergerissen worden. Сверху донизу. Von unten bis nach oben. Знаете, я прочитала, что эта завеса, она была 18 метров в высоту. Ich habe gelesen, dass dieser Vorhang 18 Meter hoch war, also наверное, lang. Как наше здание, даже выше, да? Das ist wahrscheinlich höher sogar als unser Gebäude. Да. 9 метров в ширину. 9 Meter lang. Also 9 Meter breit. Сколько здесь ширина, я не знаю. Ich weiß nicht, wie breit es и hier толщиной ist. В ладонь. Und die Dicke war ungefähr wie unsere Haut, also Hand. Это, она была прочнее древесины. Die war fester als Holz. И в момент смерти Иисуса она разодралась. Und im Moment, als Jesus gestorben ist, ist sie auseinandergerissen worden. Сверху донизу. Von oben bis nach unten. То есть инициатива исходила от Бога. Also die Initiative kam von Gott aus. Никто не мог ее просто разрезать даже не могли. Keiner konnte es sogar durchschneiden. Но она разорвалась. Aber es ist zerrissen worden. Что это означает? Was hat das zu bedeuten? Это означает, что Бог дал право каждому из нас. Es bedeutet, dass Gott jedem von uns Recht gegeben hat. Каждому из нас. Jedem von uns Скажи, hat das Recht gegeben. Sag mit mir, jedem von uns приходить в присутствие Божие, in die Gegenwart Gottes zu kommen, в святое святых, in das Allerheiligste, в любое время дня и ночи, zu jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, вход открытый, der Eingang ist offen, больше нет этой завесы, es gibt keinen Vorhang mehr, больше нет этого препятствия, es gibt keine Hindernis mehr, для тебя дверь открыта, für dich ist die Tür offen. Не только первосвященнику, nicht nur für den hohen Priester, не еврею, nicht nur Juden, каждому, sondern jedem, каждому, sondern jedem, и тебе, und auch dir, и тебе, und auch dir, и тебе, und auch dir, и тебе, jedem von uns, и тебе, в любое время, zu jeder Zeit. Бог устранил препятствия, Gott hat die Hindernisse aus, beseitigt, которая отделяла нас от Его святости. Das uns vor seine Heiligkeit getrennt hat. Ты и я желанны в Божьем присутствии. Du und ich sind gewünscht, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. И грех больше не является препятствием. Und die Sünde ist nicht mehr ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Потому что кровь Иисуса была пролита за нас. Weil das Blut Jesu für uns vergossen wurde. Бог так желал устранить вот эти все препятствия между нами. Gott wünschte sich so sehr, diese ganzen Hindernisse zu beseitigen, что он сына своего отдал. Dass er sogar seinen Sohn hingegeben hat. Он удалил все препятствия для общения с ним. Er hat alle Hindernisse beseitigt, damit man sich mit ihm unterhalten kann. Поэтому давайте не будем возводить снова эти препятствия. Deswegen lass uns diese Hindernisse noch nicht nochmal aufstellen. Пусть ничто не будет стоять между тобой и Богом. Es soll nichts zwischen dir und Gott stehen. Если у тебя есть какие-то обиды, wenn du irgendwelche Beleidigungen hast, если у тебя какая-то злость или неисповеданные грехи, oder Bosheit oder nicht bekannte Sünden, то все это снова создает препятствие, эту завесу между Богом и нами. Dann schafft das wiederum wieder diese Hindernisse, wieder diesen Vorhang zwischen dir und Gott. Поэтому беги с покаянием в любящие руки Отца. Deswegen laufe durch die Buße in die Arme Gottes. Не убегай от него, не прячься. Sondern renne nicht von ihm weg, verstecke dich nicht. Завеса разорвана. Der Vorhang ist zerrissen. Дверь открыта. Die Tür ist offen. И он приглашает нас войти. Und er lädt uns ein, reinzugehen. Поэтому давайте не будем слушать какие-то свои странные ощущения. Deswegen lass uns nicht auf unsere seltsamen Gefühle hören. Давайте будем доверять Христу Иисуса. Lass uns dem Kreuz Jesu vertrauen. Сегодня. Heute. Этот час. In dieser Stunde. Сегодня время повстречаться с Богом. Heute ist die Zeit, Gott zu treffen. Сегодня время прийти ко Кресту. Heute ist die Zeit, zum Kreuz zu kommen. И сегодня время принять крест Иисуса в свою жизнь. Und heute ist die Zeit, das Kreuz Jesu in sein Leben anzunehmen. И прожить свою жизнь с крестом Иисуса в своем сердце. Und sein Leben zu leben mit dem Kreuz Jesu in seinem Herzen. Я хочу сказать. Ich möchte noch eins sagen. Просто вот коротко. Nur kurz. Если ты никогда не молился такой молитвой, wenn du noch nie dieses Gebet gebeten hast, которой ты отдавал свою жизнь Иисусу Христу, wo du dein Leben Jesus Christus hingegeben hast, и не приглашал свою жизнь, давайте коротко помолимся. Und hast ihn nicht in dein Leben eingeladen, dann lass uns kurz beten. Поэтому закройте, пожалуйста, свои глаза. Deswegen schließt eure Augen bitte. Если ты чувствуешь, что ты готов отдать свое сердце Иисусу, wenn du spürst, dass du bereit bist, dein Herz Jesus hinzugeben, dann bete jetzt mit mir vom ganzen Herzen. Бог, я стою перед тобою. Gott, ich stehe vor dir. Прости мне мои грехи. Vergebe mir meine Sünden. Прости мне, что я так долго жил без тебя. Vergebe mir, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Я прошу тебя сегодня. Ich bitte dich heute. Чтобы ты стал моим Господом. Dass du mein Herr wirst. Чтобы ты стал моим Спасителем. Dass du zu meinem Retter wirst. Возьми мою жизнь в свои руки. Nimm mein Leben in deine Hände. Открой мне твой крест. Offenbare mir dein Kreuz. Я хочу жить с тобою. Ich will mit dir leben. Я хочу понять то, что ты сделал для меня. Ich will begreifen, was du für mich getan hast. И я отдаю свою жизнь тебе. Und ich gebe dir mein Leben hin. Я прошу, прости меня. Ich bitte dich, vergebe mir. Дай мне твой Святой Дух. Gebe mir deinen Heiligen Geist. И сделай меня новым творением. Und mach mir zu einem neuen Schöpfung. Чтобы я прославил своей жизнью тебя. Damit ich dich, Herr, zu Ehren bringe durch mein Leben. Аминь. Amen. Аминь. Аминь. Вот посмотрите на крест. Schaut mal aufs Kreuz, bitte. Нет ничего проще. Es gibt nichts Einfacheres. Две балки. Es sind nur zwei Balken. Вот это горизонтальное. Die Horizontale, как руки Иисуса, das sind wie die Arme von Jesus Christus, которые хотят обнять нас все, das uns alle umarmen möchte. Они символизируют любовь Божию. Sie symbolisieren die Liebe Gottes. И вертикально. Und das, die Vertikale, Божий Сын пришел на землю. Gottes Sohn kam auf die Erde. Для нашего искупления. Für unsere Erlösung. Божья святость. Gottes Heiligkeit. На кресте повстречались Божья святость и любовь. Und auf dem Kreuz haben sich getroffen die Heiligkeit Gottes und seine Liebe. Крест – это место, где Бог принял нас. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott uns angenommen hat. Давайте мы встанем еще помолимся вместе. Lass uns noch mal aufstehen und gemeinsam beten. Драгоценный Господь. Unser lieber Herr. Мы приходим к Тебе. Wir kommen zu dir. Мы просим Тебя. Wir bitten dich. Дай нам глубоко понять силу Твоей любви. Gib uns bitte ein tiefes Verständnis von der Kraft deiner Liebe. Дай нам, Господь, глубоко пережить Твою любовь. Herr, lass uns tief deine Liebe erleben. Очерствевшие сердца пусть станут мягкими. Und die harten Herzen sollen weich werden. Ухо должно стать слышащим. Und das Ohr soll hörend werden. Коснись нас, Дух Святой. Berühre uns, Heiliger Geist. Прикоснись к нам, Дух Святой. Berühre uns, Heiliger Geist. Господь, не дай нам разочаровать Тебя. Herr, lass uns dich nicht enttäuschen. Мы хотим познать тебя. Wir wollen dich kennen. Глубоко. Wir wollen dich tief kennenlernen. Больше и больше. Mehr und mehr. Дай нам прикоснуться сегодня к кресту. Lass uns heute das Kreuz berühren. И когда мы будем участвовать в принимать хлеб и этот сок. Und wenn wir das Brot und Saft annehmen als einen Anteil vom Abendmahl. Мы часть твоя. Wir sind ein Teil von dir. Дай нам, Господь, осознать, что ты сделал лично для каждого из нас. Herr, lass uns erkennen, was du für jeden persönlich getan hast. Действуй сейчас, Дух Святой. Wirke jetzt, Heiliger Geist. Пусть твоя благодать сейчас действует, Бог. Deine Gnade soll hier wirken, Herr. Мы отдаемся, посвящаемся тебе. Wir geben uns dir neu hin. Мы призываем твое имя. Geben uns dir hin und wir rufen deinen Namen. Ты тот, который исцеляет. Du bist derjenige, der heilt. Ты тот, который дает веру. Du bist derjenige, der uns Glauben gibt. Ты тот, который дарует крылья. Du bist derjenige, der uns Flügel schenkt. Который дает новую надежду. Der neue Hoffnung schenkt. Уповаем на тебя, Господь. Wir vertrauen auf dich, Herr. Нет другого имени под небом. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Которым мы могли бы быть спасены. Durch das wir gerettet werden. И сегодня, Господь, und heute, Herr, мы часть Твоя. Wir sind ein Teil von мы dir. Принимаем Твой крест в свое сердце. Wir nehmen dein Kreuz in unser Herz hinein an. И все, что Ты хочешь совершить в нашей жизни, und alles, was du in unserem Leben vollbringen willst, пусть исполнится этого славу Твою. Soll zustande kommen, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Amen.